Eigentlich könnten die Kommunalwahlen in 4 Wochen ein guter Stimmungstest sein für das Land, das in einer massiven Wirtschaftskrise steckt und das einen Präsidenten hat, der auf Konfrontationskurs mit dem Westen ist. Und eigentlich klingen die Voraussetzungen auf dem Papier auch gut. 55 Parteien treten nach Angaben der Wahlkommission an. Doch von lebhaften Debatten und politischem Wettkampf ist nichts zu spüren. Das Staatsfernsehen, das die öffentliche Meinung dominiert, berichtet kremltreu. Da hat es die Opposition schwer. Viele waren schockiert nach der Ermordung ihres Anführers Boris Nemtsov im Februar. Doch Nemtsovs Weggefährten wie Michail Kasjanow machen weiter und blicken schon auf die Parlamentswahl im kommenden Jahr. Unser Plan ist ganz einfach. Damit sich etwas verändert, muss im nächsten Jahr in der Staatsduma unsere neue Fraktion auftauchen. Die Vereinigung von Liberalen und Demokraten. Nur dann haben wir die Chance, wirklich Veränderungen im Land einzuleiten. Das muss unsere Koalition erreichen. Demokratische Koalition nennt sich das Bündnis, zu dem sich mehrere Oppositionsparteien zusammengeschlossen haben, nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stärker. Bei den Kommunalwahlen im September wollten sich die Oppositionskräfte quasi warmlaufen und in 4 russischen Städten antreten, um ein Zeichen zu setzen. Doch ließen die Behörden die meisten Oppositionskandidaten nicht zu, wegen angeblich nicht korrekter Unterschriftenlisten. In Nowosibirsk traten einige Politiker deshalb vorübergehend in einen Hungerstreik. Auch in Kastrama, 300 Kilometer östlich von Moskau, warf dieser Oppositionskandidat der Wahlkommission Schikane vor. Um mir die Teilnahme zu verweigern, hätte es nicht gereicht, nur die Hälfte der Unterschriften als gefälscht zu bezeichnen. Deswegen hat die Kommission die komplette Wahlliste für ungültig erklärt. Das war die eigentliche Begründung für die Ablehnung. Überraschend darf die Demokratische Koalition in dieser einen Stadt jetzt doch antreten. Doch selbst wenn einer der Oppositionskandidaten hier gewählt wird, sieht der Politologe Stanislav Bilkowski darin keinen Durchbruch. Ich halte das nicht für einen radikalen Triumph. Die müssen noch viel an sich arbeiten. Haupthindernis ist das politische System in Russland. Es lässt die Gründung einer unabhängigen demokratischen Opposition gar nicht zu.